Gute Fahrt. This is Enjoy. Residence in the Mix mit Toby Romeo.

Was geht ab, Leute? Toby Romeo hier und ihr hört Enjoy. We'll be right back. I am too. Was geht ab, Leute? Toby Romeo hier und ihr hört Enjoy. NDR Verkehrsservice. Achtung, Falschfahrer auf der A2 Hannover-Berlin. Zwischen Kreuz Wolfsburg, Königslutter und Marienborn-Helmstedt kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A2 Hannover-Berlin zwischen Kreuz Wolfsburg, Königslutter und Marienborn-Helmstedt ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Turns. Get up now, can't wait your turn. London's on fire while Paris burns. True respect, it's yours to earn. I'll select it, you can turn. Resurrect it, no concern. Remember when we used to go to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the rave, to the dance, to the rave, to the dance. up now, can't wait your turn. London's on fire while Paris burns. Get up now, can't wait your turn. London's on fire while Paris burns. need fixing, you just need time. I practice my patience, my darling, I want you fly. NDR Verkehrsservice. Entwarnung für die A2 Hannover-Berlin. Kein Falschfahrer mehr zwischen Kreuz Wolfsburg, Königslutter und Marienburg-Helmstedt. Leute, Toby Romeo hier und ihr hört Enjoy. straight loud. Die Enjoy Residenz in the mix. Samstag wieder ab 20 Uhr und jederzeit als Stream in der Enjoy App. Enjoy the music.